Ich brauche euch alle eh nicht. Ihr schaut grad viel, ich schlaf eh nicht. Sie sagt, ich seh aus wie ein Zombie. Ist alles nicht so easy, sie versteht mich. Nein, ich geb nicht auf, yeah. Nein, ich geb nicht auf, yeah. Nein, ich geb nicht auf, yeah. Nein, ich geb nicht auf, yeah. Ich hab ne schöne Frau, oh Tiffany, ja, von der ich drinne war. Alles nur für dich, ja, ja, für dich, babe, töt dich auf, ja, ja. Nein, ich geb nicht auf, ja. Nein, ich geb nicht auf, ja. Nein, ich geb nicht auf, nein, nein, nein. Nein, ich geb nicht auf, ja. Ich bin grad viel zu straff, viel zu lit, ja, ja. Ich komm nicht klar, denn ich mach die Hits, ja. Bitte.